Radio Essen. Kulthits und das Beste von heute. Neu bei uns. Sean Paul, Other Side of Love. Radio Essen. Der beste Mix. Baby, you don't have to keep looking through my phone. If something's going on, girl, you'd already know. We can't even say two words without a fight anymore. How did we get here? Baby, I gotta know. On the other side of love, you tell me you hate me and I hate you more. On the other side of love, how did we get here? Baby, I gotta know. Hey, baby girl, longevity is a thing where you get with love, trust and good liberty. So listen me and just believe I make a stop from going like we are enemy. Come on, definite. Without you, now my life, my girl, it would be desperate. Come and can't forget all the times when you had my back, girl, it gave me many strength. 100%, so I represent. When you represent, I'm the president. You my first lady, girl, you represent. I'm my first baby. Lasst uns die Gläser heben. Revolverheld um 8:08. Mäusebussarde werden bis zu fast 60 cm groß und haben eine Flügelspannweite von bis zu fast 140 cm. Warum ich Ihnen das erzähle? Na, ganz einfach. Ein Mäusebussard hat auf der Autobahn 81 in Baden-Württemberg einen Frontalzusammenstoß mit einem Auto, wird durch ein Wunder überlebt. Das Vögelchen blieb zwar im Kühlergrill stecken, trug aber keine sichtbaren Verletzungen davon. Nach seiner Befreiung ist der Bussard einfach so davongeflogen, so wie ich jetzt auch. Stefan Kaiser, mein Name, wünsche einen schönen Sonntag. Kulthits und das Beste von heute. Radio Essen. Das Beste von heute. Radio Essen. Der Beste. Es ist 14 Uhr. Radio Essen Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Sven Ecke. Guten Tag. Das Wetter meist bewölkt bis 13 Grad. Die steuerliche Gleichstellung der Homo-Ehe. Die Stimmung vor der zweiten Sondierungsrunde. Das Bundesfinanzministerium bereitet wohl eine komplette steuerliche Gleichstellung von Homo-Ehen vor. Alle Vorschriften des Steuerrechts, die bislang nur Eheleute begünstigen, sollen auf gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften übertragen werden, schreibt der Spiegel. Bei knapp 20 Bestimmungen sollen homosexuelle Lebenspartner künftig Ehegatten gleichgestellt werden, schreibt der Spiegel. Das betrifft zum Beispiel die steuerliche Förderung der Riester-Rente. Außerdem soll überall dort, wo im Gesetz der Begriff Ehepaare vorkommt, dies künftig um die Formulierung oder Lebenspartner ergänzt werden. Und homosexuelle Paare können künftig auch vergünstigt Kaffee kaufen. Jedenfalls dann, wenn sie ausländischen Gesandtschaften angehören. Bisher hatten dieses Recht nur traditionell verheiratete Diplomaten. Cecilia Reible, Hauptstadtstudio Berlin. Einen Tag vor der zweiten Sondierungsrunde mit der Union bringt sich die SPD in Stellung. Generalsekretärin Nahles knüpft eine mögliche große Koalition an Bedingungen. Sie sagte der Bild am Sonntag, Schwarz-Rot käme nur zustande, wenn ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro eingeführt werde. Zugeständnisse kommen vom Arbeitnehmerflügel der Union. NRW-CDUler Laumann sagte dem Fokus, die Höhe des Mindestlohnes könnte eine Kommission aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern aushandeln. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Hamburger Bürgermeister Scholz hat sich klar für Schwarz-Rot ausgesprochen. Die Wähler hätten die SPD beauftragt, aus dem Wahlergebnis etwas zu machen, sagte Scholz dem Spiegel. Nach Schwarz-Rot am Ende wieder direkt ins Umfragetief. SPD-Vize Scholz sagte im Spiegel aber, die SPD habe vor 4 Jahren nicht wegen ihrer Beteiligung an der Großen Koalition ein so miserables Ergebnis erzielt. Seine Parteikollege Nahles stellte kurz vor dem Treffen mit der Union morgen aber klar, ohne einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro keine Koalition mit der SPD. Die heilige Kuh der CSU, das Betreuungsgeld, will die SPD-Spitze aber nun laut Spiegel nicht abschaffen. Stattdessen sollen die Bundesländer selbst entscheiden können, ob sie die Leistungen auszahlen wollen oder nicht. Katrin Müller, Hauptstadtstudio Berlin. Er fliegt noch nicht, jetzt ist er doch schon in Rom, der umstrittene Limburger Bischof Thebaz van Elst. Es hatte an diesem Wochenende immer wieder andere Meldungen darüber gegeben, wann der Limburger Bischof zum Papst fliegt. Jetzt meldet die deutsche Presseagentur, Thebaz van Elst ist bereits in der Heiligen Stadt. Im Vatikan stünden jetzt Gespräche auf der Agenda, sagte ein Bistumssprecher. Dort soll Papst Franziskus entscheiden, ob und wie es mit dem Bischof in Limburg weitergeht. Thebaz van Elst steht in der Kritik, weil der Umbau seines Bischofssitzes immer teurer und prunkvoller ausfällt. Mittlerweile ist von 40 Millionen Euro die Rede, berichtet die Welt am Sonntag. Und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreibt, es sollen jahrelang Baukosten unter der Verantwortung des Bischofs verschleiert worden sein. Rennen gewonnen, aber Entscheidung vertagt. Nach seinem Sieg beim Großen Preis von Japan ist Formel-1-Weltmeister Vettel noch nicht am Ziel. Der vorzeitige Titelgewinn ist durch einen 4. Platz von Verfolger Alonso erstmal vom Tisch. In 2 Wochen aber kann Vettel vorzeitig Weltmeister werden, wenn er mindestens als 5. ins Ziel kommt. Ichiban, Ichiban, Nummer 1, ich liebe euch, ihr seid das beste Team der Welt. So jubelte Sebastian Vettel in den Red Bull Boxenfunk. Vettel hatte beim Start erst gegen den überholenden Romain Grosjean verloren, war dann aber am Lotus-Pilot vorbeigegangen. Pole-Position-Mann Mark Webber hatte mit einer anderen Strategie Plätze verloren, musste sich damit hinter Vettel geschlagen geben. Starke Leistung erneut von Nico Hülkenberg und Sauber, Platz 6 für ihn. Und Fernando Alonso hält mit dem Ferrari mit Platz 4 seine Titelchancen aufrecht. Inga Stracke, Sportredaktion. Soweit die Nachrichten mit Sven Nickel. Und damit kommen wir zum Wetter hier bei Radio Essen. Heute Nachmittag gibt es mal Sonne und mal Wolken. Im Moment sind es 11 Grad gemessen von unserer Radio Essen Wetterstation in Steele an der Hochstraße. Und dort scheint jetzt gerade so richtig angenehm die Sonne. Morgen geht es mit dem Sonne-Wolken-Mix weiter, aber es wird mit 16 Grad wieder ein bisschen wärmer werden. Und damit schauen wir auf die Straßen. Hier ist der Radio Essen Verkehrsservice. Achtung bitte nach wie vor, die A40 ist in beide Richtungen in Höhe Bochum-Stahlhausen voll gesperrt. Dort wird noch bis morgen früh eine Brücke abgerissen. Es staut sich außerdem auf der A40 von Dortmund in Richtung Essen zwischen Bochum-Hamme und dem Dückerweg in Bochum 1 Kilometer stockender Verkehr aktuell. Radio Essen. Wir über uns.

Radio Essen blickt zurück auf den Verkehrsmeldertag. Der Radio Essen Verkehrsmelderclub. Sind die Scheinwerfer auf der richtigen Höhe? Kann ich mit meinen Augen überhaupt noch gut genug für die Essener Straßen sehen? Und wie funktionieren eigentlich diese Blitzer? Das alles konnten unsere Radio Essen Verkehrsmelder gestern beim Verkehrsmeldertag erfahren. Wir waren den ganzen Nachmittag bei der DEKRA in Berge-Borbeck. Vor Ort war auch Ralf Bure von der Essener Verkehrswacht. Wir stellen auf der einen Seite den Verkehrsmeldern unsere neueste Geschwindigkeitsmesstechnik vor. Und zum zweiten haben wir ja einen Stand aufgebaut von den Kollegen der Verkehrsunfallprävention, die auf die Gefahren eines Verkehrsunfalls hinweisen. Es wird sehr gut angenommen. Wir haben schon sehr viele gute Gespräche geführt. Das ist auch ein erfolgreicher Tag für uns, ja. Die Mitarbeiter von der DEKRA in Berge-Borbeck haben unseren Verkehrsmeldern gezeigt, ob das Licht an ihren Autos auch so funktioniert, wie es denn sein soll. Und uns haben sie erklärt, wie so ein Lichttest ganz genau funktioniert. Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass alle Lichter funktionieren. Und nachdem die Lichter funktionieren, nachdem wir den Check gemacht haben, gucken wir uns an, wie die Lichter eingestellt sind, beziehungsweise Höhe und die Hell-Dunkel-Grenze. Die gucken wir uns an. Und danach fahren wir halt vor unseren Lichtprüfstand und dann prüfen wir halt die Lichter. Bilder und Mitschnitte der Live-Sendung von unserem Verkehrsmeldertag finden Sie auf radioessen.de nochmal zum Anklicken. Und in diese Sendung hören wir auch gleich mal rein in knapp 5-6 Minuten hier bei Radio Essen. Wir haben nämlich auch ganz viele neue Verkehrsmelder begrüßt gestern. Und einen davon, den stellen wir Ihnen gleich vor. Oh Lord, won't you rain on me tonight? Oh Lord. Don't stop when the red lights flash. Oh, ride, free ride. Won't you take just can't. Won't you rain on me tonight? Oh, ride, won't you take Radio Essen hier, jetzt mit ganz neuer Musik von John Newman, Love Me Again. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do? Took you so long, where only fools go, I shook the angel in you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Gestern der große Verkehrsmeldertag bei der DEKRA, exklusiv für die Mitglieder unseres Radio Essen Verkehrsmelderclubs. Da gab es Lichttests, Sehtests, Autoberatung, Suppe, Kaffee, Kuchen und Radio zum Anfassen. Radio Essen-Kollege Tim Schröder, der hat 4 Stunden lang eine Sondersendung moderiert und da hören wir heute Nachmittag auch immer mal wieder kurz rein. Gestern, da haben wir auch mehrere Dutzend neue Verkehrsmelder begrüßt. Dirk aus Borbeck, er ist der Neue. Oder der Letzte, könnte man auch sagen. Zumindest der Letzte, der sich bis jetzt angemeldet hat beim Radio Essen Verkehrsmelder-Club. Haben Sie es im Radio gehört oder wie kamen Sie es drauf, gerade halt vorbeizuschauen? Ich habe es im Radio gehört, im Autoradio. Und Sie wollten schon immer oder haben Sie es einfach jetzt gedacht, keine schlechte Idee? Ich wollte es eigentlich schon immer gemacht haben. Jetzt habe ich die Zeit genutzt, da ich auch aus Borbeck komme. Also wir werden wirklich immer mehr im Radio Essen Verkehrsmelder-Club anmelden. Können Sie sich auf radioessen.de melden. Auch Sie Staus und Blitzer für unser Programm. Ich packe meine Box und nehme mit Konzerttickets, Wellness-Angebote, Fahrräder, schicke Mode. Halloween, die Nacht der lebenden Toten. Erleben Sie das Grusel-Event der Extraklasse, wenn aus dem Ford Fun Abenteuerland das Ford 4 Horrorland wird. Jetzt Tickets zum Sonderpreis sichern für den 19., 26., 31. Oktober und 1. November. Dieses und weitere Angebote nur auf radioessen.de. Solange der Vorrat reicht. Die Radiosparbox. Geklickt. Gespart. So ein Blinky ist geil. Damit man besser gesehen wird von den Autofahrern. Ja, gerade wenn es wieder am frühen Morgen fies dunkel ist, ganz wichtig, dass die Autofahrer, die kleinen Essener, die Kinder auf dem Schulweg richtig gut sehen. Deswegen starten wir wieder die Radio Essen Verkehrssicherheitsaktion und verteilen Blinkys, diese kleinen Reflektoren. Und zwar tun wir das für Essener Grundschulen. Und den Start, den machen wir morgen früh an der Schmachtenbergschule in Kettwig. Und wie sehr sich die Kids darüber freuen, hören Sie natürlich live bei mir, Björn Schimmel, zwischen 6 und 10. Bei Radio Essen am Morgen. Das höre ich mir morgen an, das interessiert mich. Radio Essen. Ich höre euch voll gern. Hey, Brother. We'll be right back. Es ist 14.30 Uhr. Radio Essen. Das Wichtigste vom Sport in 90 Sekunden. Mit Christian Barnier. Guten Tag. Formel 1. Sebastian Vettel hat in Japan seinen 5. Grand Prix-Sieg in Folge eingefahren. Den Weltmeistertitel konnte er sich noch nicht sichern. Dafür reicht ihm im nächsten Rennen aber schon ein 5. Platz. Tennis. Angelique Kerber steht gerade im Finale eines WTA-Turnieres in Linz. Gegnerin ist die Serbin Anna Ivankovic. Frauenfußball. Die Bundesliga-Frauen der SGS Essen spielen gerade gegen Sindelfingen. Das Bundesligaspiel gegen das Tabellenschlusslicht läuft seit einer halben Stunde. Momentan steht es 13:0 für die Essenerinnen. Marathon. Florian Neuschwander aus Trier hat den Marathon rund um den Baldeneysee gewonnen. Als bester Essener kam Matthias Graute vom TRC 84 Essen auf Platz 4 ins Ziel. Etwa 1400 Läufer sind heute den Marathon durch Werben, Heisingen und Kupferdreh gelaufen. Niederrhein-Pokal. Rot-Weiß Essen hat das Viertelfinale erreicht. Das Stadtderby gegen den FC Krai gewann RWE souverän mit 3:0. Ab 15 Uhr entscheidet sich, auf wen die Rot-Weißen in der nächsten Runde treffen werden. Basketball. Die Wohnbau-Baskets haben gegen den Erzrivalen aus Kirchheim knapp mit 74:73 verloren. Für die Basketballer war es die dritte Niederlage im vierten Spiel. Und Handball, der TuSEM bleibt zu Hause ungeschlagen. Gegen Aue gewann der TuSEM in der zweiten Bundesliga mit 31:29. Und das war der Sport in 90 Sekunden hier bei Radio Essen mit Christian Banja. Und damit schauen wir auf das Wetter hier bei Radio Essen. Heute Nachmittag gibt es mal Sonne und mal Wolken. Im Moment sind es 11 Grad. Dazu ebenfalls ein Sonne-Wolken-Mix, wie angesagt, in Überruhr an der Klapperstraße. Gerade eben gemeldet von unserer Radio Essen-Wetterstation dort. Morgen geht es ganz ähnlich weiter. Mit 16 Grad wird es allerdings noch mal ein ganz kleines bisschen wärmer werden. Und damit kommen wir zum Radio Essen-Verkehrsservice und einer Warnmeldung oder einem Hinweis vielmehr von der A40. Die ist in beide Richtungen in Höhe Bochum-Stahlhausen voll gesperrt. Eine Brücke wird dort abgerissen und die Arbeiten, die werden noch bis morgen früh dauern. Radio Essen. Wir über uns. Und wir senden heute das Beste vom Radio Essen Verkehrsmeldertag gestern Nachmittag bei der DEKRA. Ja, mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Komme aus Altenessen hier. Hab die Verkehrsnummer 701. Ich finde den gut, dass man die anderen Verkehrsteilnehmer warnen kann. Das alleine reicht mir schon. Gleich hören wir noch mal ausführlich nach, wie die Stimmung war gestern Nachmittag auf dem Gelände bei der DEKRA in Borbeck. Da gab es unter anderem Lichttests, Sehtests, Kaffeekuchen, richtig großes Clubtreffen. War das richtig schön gewesen? Ich bin Christian Banja. Schönen Nachmittag. I know you're feeling beside. I'ma make you glad. Cause today's the day. Today's the night. I'ma lay you down. I'ma lay you down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar, hear my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm a part of the jungle. I'm let's go. Connected, though you one of a kind. See, we try to reach out, get the world to see. Though we all feel different, you are just like today's me. Today's the night. I know you're feeling beside. I'ma make you glad. Cause today's the day. Today's the night. I'ma lay you down. I'ma lay you down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar, hear my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm a part of the jungle. I'ma let's go. All my people like Die Jungs von Sunrise Avenue haben was Neues. Lifesaver heißt der Titel. Und das ist ganz neu bei Radio Essen, hier am Sonntagnachmittag. I'm fighting too hard to win. Back on the ground again. I feel like giving in. But you're my second wind. Don't you ever tire. Tests, Sehtests und viele, viele Infos von der Polizei. Wir haben unseren Radio Essen Verkehrsmeldern gestern beim großen Verkehrsmeldertag in Berge-Borbeck auf dem Dekra-Gelände wirklich eine ganze Menge angeboten, eine ganze Menge zum Lernen, zum Wissen. Aber die Stimmung war trotz alledem richtig gut, auch wenn es natürlich viel zu erfahren gab und der ein oder andere auch über sein Auto die, ja, sagen wir mal, nicht ganz so angenehme Wahrheit erfahren hat, wenn da irgendwas nicht stimmte. Warum war die Stimmung trotzdem gut? Das lag wahrscheinlich an der Verpflegung, die wir da aufgefahren haben. Kürbiscremesuppe hat es gegeben, Kaffee, Kuchen. Und Radio Essen-Reporterin Ann-Christine Schenten, die war den ganzen Tag mit dabei. Also, hier ist ja schon ganz schön viel aufgebaut. Dieser Sehtest für die Autos, das hat mir schon ganz schön gut gefallen. Und ich habe auch schon ganz schön viel hier gelernt. Mit dem Sehtest für die Autos meinte Dominik aus Harzhof natürlich, natürlich den Lichttest. Den konnte beim Verkehrsmeldertag in Berge-Borbeck gestern jeder machen. Mehrere hundert Verkehrsmelder waren da. Und das aus ganz verschiedenen Gründen. Wir sind wegen den Autos hier. Wir wollen uns einfach mal ansehen. Ja, wir hoffen, dass nichts am Auto ist. Aber man weiß es nie so genau. Ja, weil es mich interessiert hat, was hier so ist, was es hier so gibt. Ja, auch hier mit der Polizei. So, das wollte ich mir auch mal angucken, mit der Technik. Was mir Spaß macht, hierher zu kommen und die Leute mal kennenzulernen. In ein Süppchen essen. Aber im Vordergrund stand dann doch die Verkehrssicherheit. Gerd Kaiser aus Fellbad hat den Lichttest auch direkt gemacht. Wie ist es denn gelaufen? Alles gut soweit. Die Scheinwerfer sind auch gut eingestellt und die Leuchtfernregelung funktioniert. Der Reifenzustand ist auf der rechten Seite auch in Ordnung. Ja, alles super. Und auch Sonja aus der Innenstadt hat an diesem Tag ziemlich viel über ihr Auto gelernt. Dass zum Beispiel meine Ölwanne ein bisschen schwitzen würde, habe ich ihn genau gefragt, woran das liegen würde. Hat er mir gesagt, jetzt kann ich zur Werkstatt fahren und sage, mach mal eine Dichtung neu. Fand ich sehr nett. Und am Ende haben alle vor allem eins gesagt. Der Kuchen ist lecker. Na, das freut uns doch so richtig. Und wenn Sie sehen wollen, wie es denn aussah auf dem Dekra-Gelände, dann klicken Sie auf radioessen.de. Da gibt es jede Menge Bilder und auch ein paar Mitschnitte von unserer großen Live-Sendung, 4 Stunden lang von gestern. Und in die werden wir auch gleich in ein paar Minuten hier bei Radio Essen noch mal ganz ausführlich reinhören. Now, baby, come on. Somewhere, so you know I can't. care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up. Unser Thema ist hier heute Nachmittag der Verkehrsmeldertag gestern bei der DEKRA. Wir haben die Mitglieder unseres Radio Essen Verkehrsmelderclubs eingeladen zu Lichttests, zum Angucken eines Blitzgerätes von der Polizei, zur Suppe, Kaffeekuchen und noch vielem, vielen mehr. Und ein Optiker, der ist auch mit dabei gewesen, nämlich Stefan Risch aus Stoppenberg. Wir waren 4 Stunden lang live auf Sendung und Radio Essen-Kollege Tim Schröder hat in der Sendung live einen Sehtest gemacht. Herr Risch, was muss ich machen? Einfach in das Gerät schauen. Ja, wir machen jetzt einfach mal den Live-Sehtest bei Radio Essen. Ich glaube, das gab es auch noch nie. Was mache ich jetzt? Was soll ich sagen? So, wir haben da jetzt an sich, wie viele Reihen sehen Sie da? Ich sehe schon mal 2 Reihen. 2 Reihen ist richtig. Und die Reihen bestehen also aus Cs. Die Cs haben hier eine Öffnung. Ja, das kann ich auch noch erkennen. Ja, genau. Und die Öffnungen zeigen immer in unterschiedliche Richtungen. Oh und Gott. Sagen mir bitte nur, wo die Öffnung hinzeigt. Also wenn ich jetzt oben links anfange bei diesem kleinen Fensterchen, was ich hier sehe, dann haben wir einmal rechts die Öffnung. Ja, jetzt wird es schon schwieriger. Dann würde ich mal tippen. Oh, scheiße, peinlich. Ja, rechts vielleicht nochmal. Herr Schröder, Herr Schröder, hört sich nicht gut an. Nee, das ist wirklich... Wie ist denn mit der zweiten Reihe? Dann machen wir mal links die zweite Reihe, dann so rechts unten. Dann nach unten wieder, ganz nach unten, dann rechts und links. Genau. Links unten oder links oben? Das letzte ist links unten. Okay, also die zweite Reihe wird dann praktisch beiden Augen angeboten, die obere Reihe nur dem rechten Auge. Und jetzt, da die zweite Reihe besser zu sehen ist, gehe ich davon aus, dass das linke Auge einfach besser ist als das rechte. Das probieren wir mal. Wir wollen jetzt einfach mal das rechte Auge zudrücken, oder? Ja, nicht zu kneifen, bitte beide Augen auflassen. Jetzt einfach nur die untere Reihe mal lesen. Ja, dann ist es unten, dann ist es links oben. Rechts oben, links und rechts. Ja, und das fluppte wesentlich besser als die gerade die obere Reihe bei der ersten Einstellung. Und das heißt also, das rechte Auge hat Nachholbedarf oder Überprüfungsbedarf. Aha, also ich bin auf der rechten Auge ein blindes Huhn. Nicht unbedingt, aber selbst die finden ja ab und zu mal ein Korn, wie Sie wissen. Aber unabhängig davon würde ich Sie einladen zu einem Sehtest mal bei uns. Okay. Wo wir das alle ganz genau feststellen können. Also wir schicken den Kollegen Tim Schröder auf jeden Fall jetzt mal zum Sehtest, sei es beim Optiker oder sei es beim Augenarzt. Hat er wohl nötig. Der Verkehrsmeldertag. Gestern Nachmittag bei der DEKRA ist heute nochmal unser Thema. Das Beste von gestern Nachmittag aus der Live-Sendung. Gleich werden wir auch nochmal gucken, was denn in der Werkstatt so los war. Also wie es da so gelaufen ist und wie die Autos unserer Radio Essen Verkehrsmelder aussahen. Jetzt geht's erstmal weiter mit einem Kulthit aus dem Jahr 79 von Rainbow, einer Hardrock-Band aus Großbritannien. Since You've Been Gone. Und das Beste von heute. Jetzt mit noch mehr Abwechslung. Stefan Markenfeld hier. Die Sabrina, Grundschullehrerin. Nettogehalt 2.408 Euro. Verdoppelt. Stefan, Restaurantfachmann. Nettogehalt 1.248 Euro. Verdoppelt. Verena, Friseurin. Nettogehalt 625 Euro. Verdoppelt.